Chaeryong-hye und weitere Funktionäre der Partei und Armee der TVRK besuchten am 23. August die Unterkunft der Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und beglückwünschten sie.